Get out of here before I change my mind. Go. Die erste Mische braun, ich habe Durst. Die erste Mische braun, ich habe Durst und trinke Fex. Mit dir geht noch eine zweite weg, als wäre es ein Reflex. Vier Gläser später guck ich nicht mehr gerade. Ich bin 10 Minuten hier und ich bin jetzt schon voll in Rage. Drei weiße Tütchen bei mir, das sind Coca-Cola-Pep. Unbeschriftet hat das ganze Überraschungseffekt. Die erste Line entscheidet, was die Nacht heute mit mir vorhat. Bin ich Downer oder gehen wir nachts auf Akro in die Vorstadt? Ich zieh, ich warte, sipp noch ein, zwei Shots und zieh und warte und mix mir noch einen Kopf. Stopp, ich merk, wie es scheppert, muss das Kokain gewesen sein. Blut geleckt, ich bastel mir noch eben meine Lebensline. Packe meine Sachen, denn ich schlag mir heute den Schädel ein. Und trotzdem bin ich Schiller, ich geh niemals ohne Mädel heim. Denn ich bin dauernd rollig, mit meinen Augen rollig. Lolita sagt, dass ich so krank bin, macht mich etwas drollig. Denn ich bin dauernd rollig, mit meinen Augen rollig. Lolita sagt, dass ich so krank bin, macht mich etwas drollig. Gerade mal halb drei, Lolita, lass uns doch fix pimpern. Etwas gucke auf dein Arschloch und dann fick ich deinen Hintern. Wir steuern an die Tanke, holen Rosé und etwas Brand. Weil Lolita meint, so langsam jage ich hier etwas Tanzstein. Keine Panik, Kleines, ich gönn mir noch eine Tüte. Knall ne halbe E und paff auf einen Schlag die 30 Züge. Boom. Sie bittet mich nach oben auf ein Tee. Ich sag, hey, das ist okay, doch ich wär für ein Täter-Tee. Sie grinst und macht die Tür auf, ich hab jetzt schon einen Ständer. Diese Nacht bekommt ein dickes Kreuz in meinem Kalender. Ich ficke sie die ganze Nacht, die Sonne geht schon auf. Um zu schlafen bin ich Gott sei Dank noch immer viel zu drauf. Denn ich bin dauernd rollig, mit meinen Augen rollig. Lolita sagt, dass ich so krank bin, macht mich etwas drollig. Denn ich bin dauernd rollig, mit meinen Augen rollig. Lolita sagt, dass ich so krank bin, macht mich etwas drollig.